50 languages. 24. 24. Verabredung. Verabredung. Hast du den Bus verpasst? Hast du den Bus verpasst? Ich habe eine halbe Stunde auf dich gewartet. Ich habe eine halbe Stunde auf dich gewartet. Hast du kein Handy bei dir? Hast du kein Handy bei dir? Sei das nächste Mal pünktlich. Sei das nächste Mal pünktlich. Nimm das nächste Mal ein Taxi. Nimm das nächste Mal ein Taxi. Nimm das nächste Mal einen Regenschirm mit. Nimm das nächste Mal einen Regenschirm mit. Morgen habe ich frei. Morgen habe ich frei. Wollen wir uns morgen treffen? Wollen wir uns morgen treffen? Tut mir leid. Morgen geht es bei mir nicht. Tut mir leid. Morgen geht es bei mir nicht. Hast du dieses Wochenende schon etwas vor? Hast du dieses Wochenende schon etwas vor? Oder bist du schon verabredet? Oder bist du schon verabredet? Ich schlage vor, wir treffen uns am Wochenende. Ich schlage vor, wir treffen uns am Wochenende. Wollen wir Picknick machen? Wollen wir Picknick machen? Wollen wir an den Strand fahren? Wollen wir an den Strand fahren? Wollen wir in die Berge fahren? Wollen wir in die Berge fahren? Ich hole dich vom Büro ab. Ich hole dich vom Büro ab. Ich hole dich von zu Hause ab. Ich hole dich von zu Hause ab. Ich hole dich an der Bushaltestelle ab. Ich hole dich an der Bushaltestelle ab.